Announcing the release of the best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Auslandsdienst. Heute am Freitag, dem 17. Februar 2017. Heute steht kein Gast hier bei uns, sondern es gibt eine ganz spezielle Sendung, in der es um zwei Orte mit einer besonders schwierigen Vergangenheit geht. Predappio und Braunau. In Predappio wurde Benito Mussolini geboren, in Braunau Adolf Hitler. Heute erfahren wir mehr über diese beiden Orte, die eine so schwierige Erinnerung aufweisen. Doch bevor es soweit ist, gibt es nun Musik, und zwar den neuen Song von Francesco Gavani und Occidentalis Karma. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarpe. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei. Tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Heute bei dieser Ausgabe von Radio Auslandsdienst hier auf Radio Helsinki stehen die beiden Städte Braunau und Predappio im Fokus. Zwei Orte, die wie kaum andere für das 20. Jahrhundert stehen. Herzstück der Sendung ist eine Art Podcast, der aus einem Interview mit Andreas Meislinger, dem Vereinsvorsitzenden des Vereines Österreichischer Auslandsdienst, und Giorgio Frasinetti, dem Bürgermeister von Predappio, besteht. Dabei stehen die von ihnen initiierten Projekte, das Haus der Verantwortung in Braunau und das Dokumentationszentrum des 20. Jahrhunderts in Predapio im Fokus. Bevor wir uns diesen Beitrag anhören, ist jedoch etwas Zeit, die Arbeit des Vereins vorzustellen und wie diese sich zwischen Predapio und Braunau abspielt. Schon seit längerem ist der Verein Österreichischer Auslandsdienst mit Predapio und dem Bürgermeister Giorgio Frasinetti in Kontakt. Im Vorjahr, Anfang September 2016, erhielt Giorgio Frasinetti den Austrian Holocaust Memorial Award, einen jährlichen Preis, den der Verein an besonders engagierte Personen im Bereich der Erinnerungskultur vergibt. Es fand eine große Veranstaltung in Predapio statt, wo neben Andreas Meislinger, Giorgio Frasinetti und den Vereinsmitgliedern Simon Elmer und Matthias Grafenauer auch Alberto De Bernardi sprach, Professor für Zeitgeschichte der Universität Bologna. Die Veranstaltung erhielt ein großes Medienecho und es wurde sogar in den USA und in Australien darüber berichtet. Der Kontakt mit Predapio bleibt auch weiter Bestand. Durch die Gedenkdiener und Kandidaten soll das auch noch weiter intensiviert werden. Hören wir nun Andreas Meislinger und seine Gedanken zur Verleihung in Predapio und die Pläne für die Zukunft. Ich muss zuerst einmal sagen, der Giorgio ist einfach ein super Bursche. Ja? Er war 2011 in Braunau und der Giorgio Frasinetti ist so, wie ich mir einen italienischen Bürgermeister vorstelle. Ja, es müsste mir einen irgendwie nachmachen, voller Energie, ja, und er fährt nach Rom und sagt zum Ministerpräsidenten Renzi, wir brauchen das, ja, ich brauche jetzt 2 Millionen für mein Dokumentationszentrum. Er will einfach Dinge durchziehen und er wird es auch erreichen. Und ich weiß eigentlich schon seit vielen Jahren, ich habe schon in den 80er Jahren Predapio besucht, dass der Ort es sehr schwer hat. Gewisserweise sogar noch schwerer als Braunau. Natürlich gibt es einen wesentlichen Unterschied, dass Predapio lange nicht so bekannt ist. Weil Mussolini zwar ein wirklich großer Verbrecher war, aber doch irgendwie anders eingestuft wird. Italien ist kleiner, Aggressionskrieg hat nicht diese Dimensionen gehabt. Aber Predapio hat große Probleme, nur dort geht man das an. Wo Braunau noch zögert. Das ist jetzt einmal ganz wichtig. Und meine Eindrücke haben sich bestätigt. Ja? Diese Lebendigkeit, wie ich im Geburtshaus von Mussolini war, die Francesca, wie die mir das erklärt hat, da war eine Ausstellung. Man hat ein Selbstbewusstsein und geht im Wesentlichen so damit um, wie ich mir das vorstelle. Ja? Und ich freue mich natürlich, dass es diese enge Kooperation gibt, dass wir ihm mit unserer kleinen Auszeichnung auch eine Freude bereiten haben können. Bin einfach, du schmunzelst jetzt, ich schmunzel auch, weil es war einfach eine schöne Erfahrung, menschlich, bewegend auch und kann man sich nicht besser vorstellen. Was war denn dein, also als eine kleine Notiz am Rande, das für dich positivste oder schönste Ereignis in Predapio während der 2,5-3 Tage, die wir dort waren? Ja, das ist jetzt vielleicht, ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil jetzt sofort ist mir eingefallen eine Begegnung mit zwei Nachbarn, mit denen sich einfach sofort so ein Gespräch ergeben hat, weil ich gesehen habe, dass ein Hund, das ist sehr traurig, der war unten an diesem Graben, wo so ein Fluss, wo kein Wasser mehr drinnen ist, in einem Zwinger eingesperrt war und das hat mich sehr berührt. Warum ist er da allein eingesperrt? Und dann habe ich mit Nachbarn darüber gesprochen und da hat sich gleich so eine menschliche Begegnung. Wir waren uns gleich so nahe und haben darüber geredet. Das war sehr schön, hat jetzt mit dem anderen Thema nichts zu tun, aber das ist tatsächlich das, was mir jetzt sofort einfällt. Ansonsten, ja, ich muss es wieder sagen, der Giorgio Frasinetti, die Preisverleihung, dann deine, wie du das souverän gemacht hast, fällt mir sofort ein. Es ist so. Die Laudatio. Wenn wir jetzt kurz Predapio vergleichen, das Projekt, das Dokumentationszentrum, dann hat Giorgio eigentlich eine relativ ähnliche Idee. Ja, also Predapio Europa, das ist ein neues Projekt, was er jetzt vor kurzem beschlossen hat im Gemeinderat. Und kann man da sich vorstellen, dass es da eine Kooperation zwischen dem Haus der Verantwortung und dem späteren Dokumentationszentrum geben soll? Das kann ich mir nicht nur vorstellen, das haben wir ja schon 2011 fix ausgemacht. Da haben wir dann beide, aber ich nehme es hauptsächlich auf meine Kappe, aber wir haben sie dann aufgeholt durch die Preisverleihung und jetzt auch durch den regelmäßigen Kontakt durch dich. Wir haben uns ja 2011, wie Giorgio Frasinetti in Braunau war, bei den 20. Braunauer Zeitgeschichtetagen, war er ganz begeistert und er hat gesagt, er möchte auch so etwas machen wie die Braunauer Zeitgeschichtetage. Heute dann Zeitgeschichtetage in Predapio. Ihm hat das ganze Konzept sehr gut gefallen, ihm hat die Idee mit dem Haus der Verantwortung gut gefallen, aber er hat natürlich schon gewusst, dass er ein Antifaschismus-Museum machen möchte. Wir planen ja kein Museum in Braunau, ja? Das ist sicher ein Unterschied. Aber dass wir eng zusammenarbeiten, dass wir uns immer austauschen, das war schon 2011 geplant, dann ist ein bisschen wenig passiert, ist aber jetzt so und jetzt machen wir es, jetzt tauschen wir uns intensiv aus. Das hängt natürlich auch davon ab, dass wir einen Auslandsdienstkandidaten oder einen Gedenkdiener haben, der das auch betreibt, weil ich kann nicht Italienisch, der Giorgio spricht ein bisschen Englisch, aber es ist nicht so einfach. Die Kommunikation ist halt viel besser, wenn jemand wirklich gut Italienisch kann und mit ihm das alles klären kann. Also intensivste Zusammenarbeit, ich nenne ein paar Fixpunkte. Wir wollen einen Gedenkdiener nach Predappio schicken, also wenn er sein Dokumentationszentrum errichtet hat, sollte dort auf jeden Fall ein junger Österreicher Gedenkdienst leisten. Wir wollen natürlich unbedingt regelmäßig jemand aus Predappio im Haus der Verantwortung haben. Also das wären einmal zwei Fixpunkte. Ein direkter Austausch, ein regelmäßiger, dass immer ein junger Österreicher in Predappio ist, eine junge Italienerin in Braunau. Predappio und Braunau. Hier soll also eine enge Kooperation entstehen, beziehungsweise die bestehende Kooperation noch weiter ausgebaut werden. Beide Orte kämpfen bis heute mit einem sehr großen Erbe. Die Geburtsstätte von Benito Mussolini bzw. Adolf Hitler sind heute in gewisser Weise auch Opfer des 20. Jahrhunderts, wie es Giorgio Frassinetti im folgenden Interview ausdrückt. Hören wir nun diesen Beitrag, der von mir im Zuge einer Lehrveranstaltung des Instituts für Geschichte an der Universität Graz produziert wurde und in Kooperation mit Radio Helsinki entstand. Als Zeitalter der Extreme bezeichnete der britische Historiker Eric Hobsbawm das 20. Jahrhundert. Ein Jahrhundert geprägt von Terror, Gewalt und Unterdrückung. Sowohl in der Geschichtsforschung als auch in der breiten Öffentlichkeit war nach zwei Weltkriegen die Frage nach den Ursachen und den Gründen ganz wichtig. Man fragte nach den Gründen, die totalitäre Systeme im 20. Jahrhundert so stark gemacht hatten. So wurden auch die Herrscherfiguren und ihre Herkunft immer wichtiger. Man versuchte zu verstehen, wieso die großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts solche radikale Ansichten entwickelten und dann die ganze Welt in einen großen Krieg stürzten. Besonders intensiv diskutiert und geforscht wurde in der Vergangenheit Adolf Hitlers, wofür ein besonderes Interesse bis heute besteht. Und so spielten schon früh die Geburtsorte der Diktatoren eine besondere Rolle in dieser Suche nach den Ursachen. In diesen Geburtsorten ist die Debatte, wie man mit diesem Erbe umgeht, bis heute sehr aktiv. In dieser Radiosendung, die im Zuge einer Lehrveranstaltung für die Universität Graz in Kooperation mit Radio Helsinki entstanden ist, geht es genau um das. Wie soll man mit diesem schwierigen Erbe umgehen? Konkret gezeigt werden soll dies an zwei engagierten Projekten, die von zwei genauso engagierten Personen vorangetragen werden. Im Fokus der Sendung stehen dabei Braunau am Inn, wo am 20. April 1889 Adolf Hitler geboren wurde, und Predappio, wo am 29. Juli 1883 Benito Mussolini geboren wurde. Beide Orte, sowohl Braunau als auch Predappio, sind bis heute stark geprägt von den Persönlichkeiten, die hier geboren wurden. Überhaupt das erste Mal erfolgt mit dieser Sendung ein Vergleich dieser beiden Orte, die besonders vom 20. Jahrhundert gekennzeichnet sind. Doch nicht der Vergleich und die Herausarbeitung von Unterschieden stehen im Fokus dieser Sendung, nein, es sind wie angekündigt die zwei Projekte zweier engagierter Persönlichkeiten, die versuchen den Orten ein neues Image zu geben und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit diesem dunklen Kapitel europäischer Geschichte anregen wollen. Da wäre zum einen der Politikwissenschaftler und Gründer des österreichischen Auslandsdienstes, Andreas Meislinger, und zum anderen der Bürgermeister der Gemeinde Predappio, Giorgio Frassinetti. Beide wollen mit ihren Projekten etwas bewegen und sich auch aktiv an der Erinnerungspolitik beteiligen. Die Sendung ist in drei große Teile aufgeteilt. Diese sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Immer mehr erfährt man so über die beiden Orte, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Dank meiner Mitarbeit für den Verein Österreichischer Auslandsdienst und den engen Kontakten zu Giorgio Frassinetti ist es mir gelungen, mit beiden ein Interview zu führen. Doch wo liegen diese Orte überhaupt? Predappio liegt in der Romagna, Teil der heutigen Region Emilia-Romagna. Die Romagna ist bekannt für ihren eigenen Dialekt, für die Piadina Romagnola und für ihre langen Sandstrände, die seit Jahrzehnten unzählige Touristen anziehen. Unweit von Forlì, im Tal des Flusses Rabi, umgeben von Hügeln, eine Autostunde von Bologna entfernt, befindet sich heute Predappio. Hier wurde am 29. Juli 1883 Benito Mussolini in Dovia, einem Ortsteil dieser Stadt, geboren. Doch dieses Predappio, das wir heute kennen, existierte damals noch gar nicht. Predappio selbst war zu diesen Zeiten ein Dorf mit einer jahrhundertelangen Geschichte. Es war eine ländliche Gegend. Autos existierten noch keine und so waren Städte wie Bologna weit entfernt. Das dauerte viel länger als heute, um den Ort zu erreichen. In diesem ländlichen Predappio wurde Mussolini geboren. Sein Vater war Schmied, seine Mutter Lehrerin. Hier verbrachte er seine Kindheit, ging zur Schule und machte schließlich seine ersten politischen Erfahrungen. Nur 5 Jahre später, am 20. April 1889, kam mehrere hundert Kilometer nördlich in Braunau am Inn Adolf Hitler zur Welt. Die Stadt liegt am Inn, der auch die Grenze zum benachbarten Bayern darstellt. Hier im Innviertel, heute eine Autostunde von Linz entfernt, verbrachte Hitler jedoch lediglich 3 Jahre. In seinem Geburtshaus selbst sogar nur wenige Monate. Während Mussolini in Predappio die Schule besuchte und seine ganze Kindheit dort verbrachte, war Hitler also nur kurz in jenem Haus, das in der Erinnerungspolitik Österreichs bis heute eine zentrale Rolle spielt. Hier liegt auch ein wesentlicher Unterschied zwischen Predappio und Braunau. Hitler ignorierte seinen Geburtsort. Er versuchte einige Zeit sogar seine Herkunft komplett unkenntlich zu machen. Auf Mussolinis Geheiß hingegen wurde aus der Fraktion Dovir, wo er geboren wurde, ein komplett neuer Ort aus dem Boden gestampft. Rund um Mussolinis Geburtshaus entstand eine Art Freilichtmuseum, sodass jeder Italiener auf den Spuren des Duce wandeln konnte. Predappio wurde Teil eines Führerkultes, der die Wurzeln des ersten Faschisten, wie ihn der deutsche Historiker Hans Woller nennt, betonen soll. Predappio wurde also bewusst ein Teil des Personenkultes rund um Mussolini, während Braunau von Hitler keine besondere Beachtung erhielt. Während in Predappio, staatlich gesteuert, sich schon während des Faschismus ein massiver Pilgerstrom entwickelte, der auch massiv von der faschistischen Propaganda genutzt wurde, gab es das in Braunau nicht. Hier kamen zwar auch genug Nationalsozialisten, doch wurde der Ort nie ein zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen Propaganda. So unterschiedlich die Geburtsstädte von den beiden Diktatoren gesehen wurden, so eint beide Orte bis heute eins. Sie haben ein schwieriges Erbe. Braunau und Predappio wurden zum Inbegriff einer dunklen Vergangenheit. Einer Vergangenheit, mit der man sich lieber nicht auseinandersetzen wollte. In diesem Umfeld wuchsen auch Andreas Meislinger und Giorgio Frasinetti auf. Und seit ihrer Jugend hatten sie einen persönlichen Bezug zu diesen historischen Orten. Hören wir nun die Meinungen von beiden zu ihrem persönlichen Bezug zu Predappio bzw. Braunau und die Gründe, wieso sie etwas bewegen wollen. Das geht bis in meine Kindheit zurück. Ich bin genau zwischen Salzburg und Braunau geboren, in einem Gasthaus beim Auwirt. Und an unserem Haus war ein Schild von der Postautobus und die beiden Endstationen waren Braunau und Salzburg. Und ich habe schon als Kind mitbekommen, dass eine Stadt von Hitler negativ geprägt sein kann und die andere Stadt, ungefähr gleich weit entfernt, von Mozart positiv. Und zwar in einer extremen Form, wie man sich es kaum noch extremer vorstellen kann. Mozart ist der Inbegriff des Genies und des sympathischen Verrückten. Ja? Und auf der anderen Seite ist der Inbegriff des Bösen. Und beide Orte können nichts dafür. Also es hat mich im Endeffekt seit meiner Kindheit beschäftigt. Mein Geburtshaus, wo ich aufgewachsen bin, ist direkt an der Grenze. Und zwar an der Grenze zwischen Oberösterreich, Salzburg und Bayern. Also in Hörweite ist Friedolfing, die bayerische Gemeinde. Und mein Vater ist aus St. Pantaleon. Das ist die Nachbargemeinde in Oberösterreich, im Innviertel und im Bezirk Braunau. Und ich habe in St. Pantaleon Fußball gespielt. Und ich bin... Es war eine gute Idee meiner Mutter, von 1966 bis 1970 in Ostermeeting im Bezirk Braunau in die Hauptschule gegangen. Das heißt, ich habe Schulfreunde, die Innviertler sind. Ich habe die oberösterreichische Landeshymne gelernt und ich fühle mich deshalb auch sehr stark als Oberösterreicher und vor allem als Innviertler. Io sono nato a Predappio. Ich wurde vor 52 Jahren in Predappio geboren, habe immer hier gelebt und hatte immer eine politische Begeisterung, die mir von den Eltern vererbt wurde. Sie war immer linksorientiert, in jener Zeit also bei der Kommunistischen Partei und heute bei der Demokratischen Partei. Ich wurde 1994 in den Gemeinderat gewählt. Seit 7,5 Jahren bin ich Bürgermeister. Wieso habe ich kandidiert? In erster Linie einmal, weil sie mich gefragt haben, aber vor allem, weil ich immer daran geglaubt habe, eine Idee für Predappio zu haben, für eine Gemeinde in der Nähe von Forlì mit 6.700 Einwohnern. Es gibt 2 Predappios. Da ist das mittelalterliche Predappio mit seinem traditionsreichen Platz, wichtiger lokaler Ort für die Landschaft. Und dann ist da jenes Predappio, das dafür bekannt ist, dass dort Mussolini geboren wurde. Also ein Ort, der Teil der Propaganda rund um den Ursprung des Duce wurde. Alle erinnern sich nur an dieses Predappio. Und sogar heute, im Jahre 2017, ist Predappio Mussolini und Mussolini ist Predappio. Wir müssen diese Sache verwalten. Wir dürfen uns nicht als reine Opfer dieser Vergangenheit sehen, die jährlich 150.000 Menschen nach Predappio führt. Nicht mehr nur Neofaschisten oder Nostalgiker, sondern Personen, die interessiert sind an dieser Vergangenheit. Dieses Interesse zu verwalten und es in einen europäischen Rahmen einzubringen, das ist mein Ziel. Questa curiosità e declinarla in ambito europeo è il mio obiettivo. Ich habe gemerkt, dass ich genau durch meine Herkunft und durch meine Tätigkeit als Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt NS-Aufarbeitung, damit beschäftige ich mich seit den 70er Jahren, seit meinem Studium, und dann durch den Auslandsdienst, dass ich das verbinden kann. Das heißt, eine klare Analyse, was braucht Braunau, und dann kann ich es auch durch den Auslandsdienst umsetzen. Braunau und Predappio, das sind Orte mit einer Vergangenheit, für die sie selbst nichts können, wie es Andreas Meislinger gerade betont hat. Die Interviews wurden zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Das Gespräch mit Andreas Meislinger fand in der Universitätsbibliothek Innsbruck im November 2016 statt, in jener Stadt, in der er heute lebt. Für ihn als Politikwissenschaftler mit Wurzeln in der Region war Braunau also schon seit jeher ein Thema, ebenso wie es bei Giorgio Frassinetti mit Predappio der Fall ist. So ist es fast schon eine Ironie der Geschichte, dass das Interview mit dem Bürgermeister just in jenem Gebäude stattfand, in dem Mussolini einst lebte. Es ist der Palazzo Varano. Seit den 1920er Jahren Sitz des Gemeinderates, als das neue Predappio immer mehr Formen annahm und sich zu einer Kleinstadt entwickelte. In einem marmorverkleideten Raum mit großen Fenstern und schweren Tischen, direkt neben jenem Prunksaal, wo heute die Gemeinderatssitzungen stattfinden, sitzen wir auch an einem kalten Dezembertag zusammen, um dieses Interview aufzuzeichnen. Bei meinem ersten Besuch im März 2016 zeigte mir Frassinetti sein Büro, das sich einem Stock oberhalb dieses Raumes befindet. Hier hat Mussolini geschlafen, sagte er damals zu mir, und sagte, dass die gesamte Einrichtung, vom Kasten bis zum Schreibtisch, auch von Mussolini schon verwendet wurde. Auf einem Regal sind bis heute die Faschis zu sehen, die Rutenbündel, die zum Symbol des Faschismus wurden. Auf einem anderen Schrank sind sie entfernt. Man kann jedoch gut erkennen, wo sich diese Symbole früher befanden. Giorgio Frassinetti kann mir keine Antwort geben, wieso sie hier, noch da und dort schon weg sind. Es ist Sinnbild des italienischen Umgangs mit seiner faschistischen Vergangenheit. Ein Umgang zwischen Nostalgie und Vergessen, zwischen Schuld und Stolz. Predappio und Braunau sind negative Orte des 20. Jahrhunderts. Und genau in der Erinnerungspolitik wurden viele Fehler begangen. Mit beiden, mit Frassinetti und Meislinger, habe ich mich auch über die Fehler der Vergangenheit und das negative Image beider Orte unterhalten, das bis heute zentral beide Orte prägt. Und wieso aber ein Abriss der beiden Gebäude nichts lösen würde. Predappio ist sehr berühmt. Die Schwierigkeit, welche die Bürgermeister der Vergangenheit hatten, war ein sehr großes Erbe. Ein Erbe, das zu groß für so eine kleine Stadt war. Und so machten sie Fehler. Ich wollte hier etwas verändern. Ich sage bewusst Fehler, weil in der Vergangenheit die Aufgabe der Geschichtserzählung den Verkäufern übergeben worden ist. In Italien ist es möglich, Mussolini-Souvenirs zu verkaufen, eine sehr negative Sache, aber komplett legal. Predappio wurde so mit der Zeit in einen Ort verwandelt, der wie ein Dachsland wirkt, wo T-Shirts und Souvenirs verkauft werden und wo es faschistische Aufmärsche gibt. Das ist aber nicht Predappio. Wir sind all dieses nicht, obwohl wir wissen, dass Mussolini hier geboren und begraben wurde. Wir waren die Opfer von großen Feinden. Diese waren Vorurteile, Isoliertheit sowie Verdrängung und Banalisierung der Geschichte. Über Predappio sagte man immer, dass es Italien entehrt hätte, dass es Italien groß gemacht habe und daher müsse es für immer die ewige Vergessenheit erhalten. Das Haus wird bestraft, weil dort am 20. April 1889 ein Kind geboren wurde, das ja noch nicht als Verbrecher auf die Welt gekommen ist. Wobei auch durchaus Antworten darauf hindeuten, dass er doch schon als Verbrecher auf die Welt gekommen ist. Naja, inwiefern? Naja, es gibt Fantasien, man hätte ihn ermorden müssen als Baby. Und überhaupt diese Vorstellung, durch Abtreibung hätte man das verhindern können. Beziehungsweise es gibt auch Vorschläge, dass man das Ganze zubetoniert oder dass man das ganze Haus, dem ganzen Haus einen Betonklotz macht und dadurch den Boden kontaminiert, dass dort nicht das Böse erneut rauskommt. Das heißt, diese Abreißfantasien sind auch mit Vorstellungen verbunden, dass in Brauner das Böse auf die Welt gekommen ist. Brauner ist der Inbegriff des Bösen. Das Böse kommt aber nicht auf die Welt. Wenn ich davon ausgehe, dass das Böse angeboren ist, das wäre eine grausige Vorstellung, die übrigens dem Nationalsozialismus sehr nahe kommt. Ne? Dass Menschen ja schon mit einem Stigma oder mit der Schuld auf die Welt kommen. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, sind es hinduistische Vorstellungen, also Wiedergeburt, dass dort in Braunau am 20. April 1889 ein böser Gott wiedergeboren wurde. Wirklich abstrus, äußerst gefährlich und problematisch. Und diese Abreißfantasie hat damit zu tun, dass ich dann dort einen Parkplatz mache oder das Ganze auch isoliere durch eine Betonfläche, damit dort nicht wieder etwas kommen kann. Weil es ist ja ein Geburtshaus, Beton ist immer, da ist ein Kind auf der Welt gekommen. Dem Kind war was angeboren, wie die Nase ausschauen wird, wie groß er werden wird. Aber dann war es ja die Sozialisation und der freie Wille. Die Sozialisation hätte anders laufen können. Mhm. Ja, bessere Behandlung durch die Eltern, andere Freunde. Und der freie Wille, Adolf Hitler hat sich entscheiden können. Immer wieder hat er sich entscheiden können. Man ist ja nicht nur getrieben, ja, oder nur beeinflusst, sondern man kann auch sagen, nicht jeder, der eine schlechte Kindheit gehabt hat, ist nachher ein Verbrecher geworden. Ja? Und das schließt es ja alles aus. Das heißt, keine Sozialisation und keine freie Wille. Ich komme schon als Böser auf die Welt. Äußerst gefährlich, äußerst problematisch. Wird aber meistens nicht, oder sehr oft nicht zu Ende gedacht. Und das Haus der Verantwortung möchte natürlich genau das Gegenteil. Wir gehen nicht davon aus, dass man böse auf die Welt kommt. Wir gehen immer davon aus, dass ein Mensch sich ändern kann. Jeder Mensch kann sich ändern. Es ist eine mühsame Aufgabe, denn man braucht viele Unterstützer für dieses Projekt, wie Universitäten, Intellektuelle und Politiker, die an dieses Projekt glauben, die wirklich fest daran glauben und an die Seriosität von demjenigen glauben, der dieses vorschlägt. Ein neues Bild ist zentral, da es dir die Möglichkeit gibt, dich neu zu orientieren. Du hast einen neuen Weg, den man entdecken muss. Doch wie kommt man dazu? Nicht, indem man die Mauern niederreißt, denn die Mauern selbst tragen keine Schuld. Wenn wir alle Fehler des 20. Jahrhunderts sprichwörtlich niederreißen wollen, dann müssen wir auch die Mauern des Konzentrationslagers Mauthausen niederreißen, was mir irrsinnig vorkommt. Daher müssen wir denjenigen, die nach uns kommen, erklären, was der Faschismus, der Nationalsozialismus, der Totalitarismus war. Es muss uns klar werden, dass wir uns irren können, dass gewisse Dinge sich wiederholen können. Doch das macht man nicht, indem man ein Gebäude niederreißt und einen Supermarkt errichtet. Aber jeder macht das, was er will. Doch ich glaube, dass manchmal der kürzeste Weg zum Ziel nicht unbedingt der intelligenteste ist. Ich will mich hier nicht in politische Angelegenheiten einmischen, die Zukunft des Hitlerhauses in Braunau betreffen. Österreich ist reif und kann selbst entscheiden. In Predapio aber mache ich die Politik der Abrissbirne sicherlich nicht. Nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das ist das, was beide bei ihren Projekten verfolgen. Die Fehler der Vergangenheit also machen beide Orte zu Orten, mit denen die dunkle Zeit des 20. Jahrhunderts verbunden wird. Wir kommen nun von der Vergangenheit zur Gegenwart und so zu den konkreten Projekten, dem geplanten Haus der Verantwortung, das Andreas Meislinger im Geburtshaus von Adolf Hitler einrichten möchte, und zum geplanten Dokumentationszentrum des 20. Jahrhunderts, das in Predapio verwirklicht werden soll. Beide Orte, sowohl Predapio als auch Braunau, sind heute noch Teil einer langwierigen Diskussion, wie man sich diesem schwierigen Erbe stellen soll. Predapio heute, das ist ein zu groß geratenes Dorf, das nicht ganz in die ländliche Gegend der Romagna passt. Braunau ist mit seinen 16.000 Einwohnern die größte Stadt des Innviertels. Auch heute noch strömen viele Menschen in beide Orte, um sich die Geburtshäuser der beiden späteren Diktatoren anzusehen. Einige aus Neugier, andere bewusst, um ihre großen Idole zu verehren. In Predapio befindet sich seit 1957 auch der Leichnam Mussolinis in der Familiengruft. Dort liegt eine Art Kondolenzbuch auf, in dem sich Anhänger und Interessierte verewigen können und so ihre ganz persönliche Botschaft an den Duce richten können, auch mehr als 70 Jahre nach seinem Tod. Beide Orte, sowohl Bradapio als auch Braunau, werden vor allem mit Mussolini bzw. Hitler in Verbindung gebracht. Im nächsten Teil des Interviews spreche ich mit beiden über ihre konkreten Ideen bezüglich des Projekts und vor allem geht es um die Schaffung eines neuen Bildes beider Orte, denn dies vereint beide Projekte. Und ein übergeordnetes Ziel ist die ganze Stadt Braunau, die ja sehr klein ist mit 17.000 Einwohnern, ein anderes Branding, oder ich verwende jetzt lieber den Begriff Frame bekommt, ja, also einen anderen Rahmen. Framing bedeutet, an was denke ich, wenn ich einen bestimmten Begriff höre. Wenn jemand Braunau hört und etwas darüber weiß, dann denkt er fast nur an Hitler. Mhm. In Österreich denken einige an die super erfolgreiche HTL oder an den Hohen Kirchturm. Die Brauner sind sehr stolz, dass sie den drittgrößten Kirchturm Österreichs haben. Aber das wissen doch vergleichsweise wenige. Ich würde mal schätzen, 9 von 10, die Braunau kennen, denken sofort an Hitler. Und einer denkt an die HTL oder dass die Stadt ganz lieb ist, mit den bunten Häusern, großen Stadtplatz und an den Hohen Kirchturm. Aber die meisten denken an Hitler. Und ich möchte das umdrehen, dass mit dem Haus der Verantwortung oder eben auf Englisch dem House of Responsibility oder in vielen, vielen anderen Sprachen, Japanisch, Chinesisch, Urdu, Tamil, man dann, wenn man Braunau hört, sagt, oh, that's the City of Responsibility. Das ist die Stadt mit dem Haus der Verantwortung oder überhaupt die Stadt der Verantwortung. Warum ist das so stark? Weil es kaum einen Begriff gibt, der positiver besetzt ist wie Verantwortung. Ich habe das immer wieder getestet. Wer aller jetzt mit dem Begriff Verantwortung arbeitet? Es gibt Tragetaschen, da steht drauf Trageverantwortung. Fast alle Parteien arbeiten mit dem Begriff Verantwortung. Es ist auch ein unglaublich schönes Wort, ja? Mhm. Antwort geben. Responsibility, die Fähigkeit zu antworten. Das heißt, ich kann ja erst eine Antwort geben, wenn ich gefragt werde. Wir führen jetzt ein Gespräch, ich versuche Antworten zu geben, weil du dich dafür interessierst. Das heißt, es ist ja das Schönste überhaupt, sich zu begegnen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann nennst du Haus der Begegnung. Das wäre aber zu wenig. Es ist eben nicht nur eine Begegnung in dem Begriff Verantwortung, also Antwort geben, sondern es geht ja auch in die Tiefe. Jeder weiß ja, mit Verantwortung ist ja gemeint, aha, ich muss etwas mittragen. Ich muss Verantwortung für einen Menschen übernehmen, oder ich soll Verantwortung übernehmen für einen Menschen, dem es nicht so gut geht. Wenn Obdachlose in Innsbruck sind, dann fühle ich mich dafür verantwortlich, dass diesem Menschen geholfen wird. Das ist also mehr als jetzt eine Begegnung. Ja, es geht einfach tiefer. Das spürt jeder, dass es einerseits Begegnung ist, aber doch auch tiefer geht. Und ganz entscheidend, halt nur noch diesen einen Punkt, dass ich den jetzt gleich ergänze. Es gibt immer ein wesentliches Missverständnis, vor allem in der Stadt Braunau. Die verbinden nämlich Verantwortung sofort mit Schuld. Wenn ich Verantwortung für die NS-Vergangenheit übernehme, dann heißt ja nicht, dass ich daran schuld bin. Jemand, der jetzt 20 Jahre alt ist, hat natürlich überhaupt keine Schuld an den NS-Verbrechen. Aber er kann Verantwortung übernehmen, wie man jetzt damit umgeht. Also wenn ich jemand helfe, der ein behindertes Kind hat, und ich helfe der Mutter, dass sie das Kind behandeln lassen kann, dass es eine bessere Betreuung bekommt, dann bin ich ja an der Behinderung des Kindes nicht schuld. Aber ich fühle mich dafür verantwortlich, dass es dem Kind und der Mutter besser geht. Mhm. Und ich merke, das ist immer wieder ein großes Missverständnis, auch gegen den Begriff Haus der Verantwortung, weil dann vor allem Braunauerinnen und Braunauer sagen, ja, aber wir sind doch nicht schuld, was tragt ihr? Und dann sage ich, nein, natürlich nicht, aber ihr könnt damit besser umgehen. Da habe ich über den Begriff Verantwortung gesprochen, der praktisch nur positiv besetzt ist. Und der Begriff Haus ist natürlich sowieso, das ist fast ein bisschen wie Heimat jetzt, ein Haus beschützt. Ja? Haus Europa von Gorbatschow, der Begriff. Haus ist immer etwas eben heimelig, Schutz, Wärme jetzt im Winter. Also Haus, glaube ich, ich weiß nicht, ob Haus irgendwann einmal negativ. Denkt kaum jemand an ein Gefängnis oder so, sondern man denkt immer an etwas Positives. Also Haus der Verantwortung verbindet sich. Beides, zwei sehr positive Begriffe verbinden sich da. Um die Vorurteile zu bekämpfen, haben wir drei Waffen zur Verfügung. Die Kultur, Europa und die Universität. Dies alles haben wir in unserem Projekt 100 Studien integriert, das wir im größten Gebäude der Gemeinde, dem Palazzo dei Fasci, realisieren wollen. Am Anfang haben uns viele belächelt, aber heute nehmen sie uns sehr ernst, da wir die Dinge sehr sachlich vorbereiten. Und wir machen weiter, denn Predapio soll ein Ort der europäischen Topographie werden, die gemeinsam dem 20. Jahrhundert im europäischen Kontext einen Sinn geben. Heute erlebt Europa eine starke Identitätskrise, weil es die Gründe finden muss, durch welche es entstanden ist. Den Beitrag, den Predapio gemeinsam mit anderen Orten geben kann, die Opfer der Geschichte sind, ist es zu erinnern. Und daher, wenn die Leute mich fragen, wieso ich diese Zeit so hervorheben möchte, dann antworte ich, dass wir in der Lage sein müssen, ein Bild der Zukunft zeichnen zu können. Die Intellektuellen sind es, die uns eine Idee der Zukunft geben können. Wieso also genau die Universitäten? Denn neben der Kultur hat die Universität die Recherche als wichtiges Mittel, um eine Auskunft über die Zukunft zu geben. Es ist daher die Aufgabe der Wissenschaftler, uns diese Instrumente zu liefern, um zu sagen, was in 10, 20 Jahren in unserem Ort und in Europa sein wird. In Italien und auf der ganzen Welt gibt es kein Museum des Faschismus. Wieso? Wir haben Angst. Aber wovor nach so vielen Jahren? Wir haben Angst davor, Angst zu haben. Aber wir müssen hingegen sagen, dass diese Sache passiert ist. Und wir dürfen uns auch nicht dafür schämen, weil wir sie aufgebaut haben. Dennoch ist es auch unsere Schuld. Das Projekt sieht finanzielle Investitionen von mindestens 5 Millionen Euro vor. Wir gründen eine Stiftung, um zu garantieren, dass das Projekt vor politischen Veränderungen besser geschützt ist. Wir haben einen Auftrag an das Institut Pari in Bologna vergeben, eines der angesehensten Geschichtsinstitute Italiens und Europas, welches das museale Konzept erstellen soll. Wir haben ein ausgearbeitetes architektonisches Konzept und mit den bereits erhaltenen 2 Millionen Euro schaffen wir es, Aufträge zu vergeben, um somit den ersten Schritt der Arbeiten zu beginnen. Das alles wird, so hoffe ich, bis Ende 2017 beginnen. Die Inhalte des Museums kenne ich nicht. Ich bin studierter Geologe und habe nie ein Museum eingerichtet. Und genau deswegen habe ich denen den Auftrag gegeben, die sich hauptberuflich mit der Geschichte und der Musealisierung beschäftigen. An jene, die wissen, wie man diese schwierige Epoche gut didaktisch aufbereitet, die bis heute für so viele Diskussionen sorgt. Als ich mit meinem Gemeinderat zu arbeiten begonnen habe, habe ich gesagt, wir müssen nützlich sein. Wenn wir gesehen hätten, dass unser Engagement nicht wertgeschätzt wird, dann hätten wir alles wieder gestoppt. Aber da ich sehe, dass die kulturelle und intellektuelle Welt die Ideen positiv auffasst, trotz einiger negativer Stimmen, die Vorbehalte hegen, so ist es erstaunlich, welche Debatte wir hier eröffnet haben. Ich bin stolz, dass wir es dazu gebracht haben, dass Intellektuelle in Italien und in Europa über Predapio diskutieren und sprechen. Die Idee vom Haus der Verantwortung ist ganz simpel. Verantwortung gegenüber der Vergangenheit im Erdgeschoss, Verantwortung in der Gegenwart im ersten Stock und Verantwortung für die Zukunft im zweiten Stock. Verantwortung meint nicht, dass wir schon genau wissen, was das bedeutet, sondern dass junge Menschen aus der ganzen Welt zusammen mit jungen Braunauern und Braunauerinnen die Möglichkeit haben sollen, darüber nachzudenken, gemeinsam, was bedeutet für mich als junge Japanerin, für mich als jungen Chinesen, für mich als jungen Russen oder junge Amerikanerin oder junge Brasilianerin Verantwortung gegenüber meiner Vergangenheit. Und natürlich auch der Vergangenheit des Ortes, wo ich mich jetzt aufhalte. Also da meint man im Wesentlichen die NS-Vergangenheit, aber wir gehen nämlich auch weiter zurück. Also es soll dann in der Zusammenarbeit erst etwas entstehen. Also möglichst wenig vorgeben, außer den Rahmen. Das heißt, damit würde Verständigung stattfinden, hauptsächlich zwischen jungen Menschen. Es sollen auch Ältere eingeladen sein, teilzunehmen, aber ich denke hauptsächlich an 17, 18 bis Ende 20-Jährige. Beide Projektideen haben in beiden Ländern bereits neue Impulse im Umgang mit der Vergangenheit gesendet. Sowohl in den österreichischen als auch in den italienischen Medien werden die Projektideen diskutiert. Und in Österreich ist bis heute unklar, wie das Hitler-Geburtshaus weiter genutzt werden soll. So ist noch alles offen, was die Zukunft betrifft. Beide Projekte verbindet die Idee, mit Hilfe der Beschäftigung der Vergangenheit eine bessere Zukunft gestalten zu wollen. Und so schließen wir den Kreis mit einem Ausblick in die Zukunft. In diesem Teil des Interviews geht es um die nächsten Etappen, die zur Realisierung noch notwendig sind. Doch neben den konkreten Projektzielen wurden in den Gesprächen mit beiden relativ bald klar. Allora, le prossime tappe sono queste. Creazione della fondazione. Die nächsten Etappen sind die folgenden. Gründung der Stiftung, die, wie ich eben schon erwähnt habe, das Projekt verwalten und schützen soll. Den Auftrag an das Institut Pari für die museale Gestaltung haben wir bereits vergeben. Sobald das Institut ein Konzept entwickelt hat, vergeben wir einen Auftrag für ein architektonisches Konzept. Sobald dieses fertig ist, eröffnen wir eine Ausschreibung für die Bauunternehmen, die das Gebäude renovieren sollen. Und daher glaube ich, dass alles Ende 2019 Anfang 2020 fertig sein wird. Die Tatsache, dass die Regierung Renzi zurückgetreten ist, ist für mich eine große Enttäuschung, da mir diese 2 Millionen Euro zugesagt hatte. Dennoch gebe ich nicht auf. Denn wenn die Regierung kein Geld gibt, wende ich mich an private Investoren. Denn egal wohin du gehst, du hast keinen vorgefertigten Weg vor dir. Alles, was du hast, ist der Weg, den du schon zurückgelegt hast, die Spur deiner Schritte. Denn wenn du dich umdrehst und siehst, was du schon erreicht hast, dann erkennst du, okay, gut, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, werde ich auch diese noch meistern, denn der eingeschlagene Weg ist der richtige. Ci sono delle difficoltà, le affronterò, però intanto il percorso fatto è quello giusto. Derzeitiger Stand ist, dass der Innenminister, wenn die Zuständigkeit bei ihm bleibt, das Haus jetzt nicht mehr abreißen möchte. Das ist die letzte Äußerung von ihm. Er möchte gerne einen Architekturwettbewerb ausschreiben. Das ist dann für Brauner noch problematischer. Das ist der Abriss. Und da werden sich 1000, ich habe mit einigen Architekten gesprochen, die haben gesagt, 2000 Architekten bewerben. Und es wird unglaubliche Vorschläge geben, was man mit der Fassade, was man mit dem Hitlergeburtshaus alles machen kann. Brauner wird fotografiert, das Haus wird fotografiert. Das heißt, wir haben dann im Frühjahr eine anhaltende Diskussion über das Hitlergeburtshaus. Dann wird es nach der Angelobung des neuen Bundespräsidenten einen neuen Wahlkampf geben für die Nationalratswahlen. Dann wird es im Sommer vielleicht eine neue Bundesregierung geben. Und im Herbst entscheidet dann der neue Innenminister über die Nutzung des Geburtshauses. Mein Szenario oder mein Wunsch, mein Vorschlag wäre ein anderer, dass die Bundesregierung als Ganzes die Verantwortung für das Haus übernimmt, dass die Kompetenz ins Bundeskanzleramt kommt. Oder, genauso für mich akzeptabel, ich bin parteipolitisch völlig neutral, dass der Wissenschaftsminister das übernimmt, also Reinhold Mitterlehner oder Christian Kern. Darauf läuft es hinaus. Das ist ja ganz klar, wenn man sich mit Braunau beschäftigt, mit dem Hitlergeburtshaus und mit dem Haus der Verantwortung, das sollte eine Zuständigkeit des Wissenschaftsministeriums sein oder vielleicht auch des Unterrichtsministeriums, aber nicht unbedingt des Innenministeriums. Ja, und wir arbeiten weiter, ich sage jetzt bewusst wir, ja, also nicht nur ich jetzt persönlich, sondern der Auslandsdienst, wir suchen weiter Unterstützung, wir arbeiten weiter in unserem Konzept, ganz ruhig, sachlich und dann in etwa einem Jahr, denke ich, wird es eine Entscheidung geben. Es sind nun 60 Jahre ohne Krieg in Europa vergangen. Das ist noch nie passiert und das ist sicherlich ein gutes Zeichen. Dennoch entstehen in zyklischen Abständen Nationalismen und auch Neuerungen. Eine der umfassendsten Neuerungen ist sicherlich die Migration. Und die europäischen Staaten wissen nicht, mit ihr umzugehen, da man nicht versteht, wieso wir ein Modell aufrechterhalten sollen, das nur ein paar wenigen Erfolg beschert und vor allem die Jugendlichen vergisst. Europa braucht daher ein Museum der europäischen Geschichte. Für mich ist es aber falsch, ein Museum in Brüssel zu machen, da es viele Nationen gibt, die viele Dinge erzählen können. Und daher sehe ich die Idee eines verteilten Museums als die bessere Lösung. Predapio kann hier als Museum für den Faschismus dienen, denn es gibt keinen besseren Ort dafür als hier. Brüssel macht keinen Sinn, da Mussolini in Predapio geboren ist. Und wenn man den Faschismus verstehen will, dann muss man hierher kommen. Wenn wir den Nationalsozialismus verstehen möchten, dann müssen wir das in Deutschland tun, denn das hat mehr Sinn, als eine schöne, teure Anlage in Brüssel zu errichten. Man muss die Geschichte verteilen auf die Länder und Orte, denn so wird sich etwas in Europa ändern. Aber ich rede nicht nur von Geschichte, sondern auch von Macht. Wir müssen diese gewissenhaft aufteilen, denn sonst bleibt Europa für die Jugendlichen nur etwas weit Entferntes, eine unsinnige Bürokratie, welche die Krümmung der Bananen vorgibt. Denn das ist etwas, das keinen Sinn macht. Die wichtigste Sache ist die Software, die die Computer zum Laufen bringt. Europa muss etwas Sinnvolles werden. Die Geschichte kann ein sehr nützliches Instrument hierfür sein. 6 von 10 Einträgen in Mussolinis Buch Am Grab sind voll mit Einträgen wie »Komm zurück, hier ist alles grauenhaft, komm zurück«. Warum? Wir müssen uns diese Frage stellen, denn jemand, der sowas schreibt, der ist ein Mensch, der ein Problem hat mit seinem Leben und den Umständen, in denen er lebt. Wer so etwas schreibt, der ist offensichtlich nicht zufrieden mit seinem Land, der Politik. Er ist mit seinem Leben nicht einverstanden, weil er vielleicht ein arbeitsloser Jugendlicher ist. Und er sieht die Politiker, die betrügen, deren Verbrechen und sieht die Ungerechtigkeit. Und was macht er deshalb? Er nimmt den einfachsten Weg, wenn auch den am wenigsten intelligenten, und wendet sich Mussolini zu. Wir dürfen nicht sagen, dass dieser Mensch dumm ist. Nein, wir müssen politische Maßnahmen treffen, die dazu führen, dass er nicht einmal auf die Idee kommt, solche Dinge zu denken. Ein Beispiel ist auch die Flüchtlingskrise. Denn die sinnloseste Aktion ist es, Mauern zu bauen. Es passieren höchst seltsame Dinge in der Welt. Brexit, Trump, das Referendum in Italien, bei dem das Nein gewonnen hat. Alles Ereignisse, die gegen eine Vision des Fortschritts und der Reform sind. Wir dürfen die Schuld nicht jenen geben, die sich Mussolini anvertrauen, sondern denjenigen, die derzeit regieren und die Möglichkeit für Reformen haben, in Europa und in der Welt. Wir brauchen mehr Orte der Verbindung und der Verständigung, auch der deutlichen Aussagen für Demokratie, für Humanismus, für Verständigung, für Religionsfreiheit, für alles das, was uns wichtig ist. Und da ist genau dieser Ort sehr gut geeignet. Also für beides, nicht nur, dass es Brauner helfen würde, einen anderen Frame zu bekommen, ein anderes Branding, sondern dass gerade dieser Ort mit jungen Menschen, weil ja auch viele sich fragen, was tun wir jetzt eigentlich? Ja, es wird alles radikaler, es bricht immer weiter auseinander, immer diese Handbewegung, dass die beiden, dass es auseinander geht, ja, zwischen Van der Bellen und Norbert Hofer, in den USA, in Polen, in Ungarn, alles geht auseinander in der Türkei. Dass wir wieder Ort, dass wir mehr Orte haben, wo sich Dinge zusammenfügen. Io vedo Predappio che avrà occhi nuovi. Ich sehe ein Predappio, das neue Augen hat. Dieses Projekt wird den Predappiesi, aber auch den Italienern die Augen öffnen und sie werden eine vergessene und ausradierte Epoche mit neuen Augen sehen. Das, was mich beunruhigt, sind die radikalen Visionen, die sich in Italien in den letzten Jahren formiert haben. Alle Parteien suchen nicht die Wahrheit, nein, sie glauben, die Wahrheit zu sein. Dennoch glaube ich, den Parteien mit meinem Projekt einen frischen Wind gegeben zu haben. Ich habe sie dazu gebracht, über die Vergangenheit nachzudenken. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. In der Romagna sind wir so gemacht. Wir schauen immer nach vorne. Klar, hin und wieder treffen uns Rückschläge, aber dann weinen wir einen Tag und am nächsten Tag arbeiten wir weiter und bringen alles weiter vorwärts. Wir sind Personen, die der Zukunft mit Freude entgegensehen. Wir vergnügen uns gerne, arbeiten viel und wir glauben daran, dass die Dinge sich positiv verändern. Es reicht zu sehen, wo wir vor 50 Jahren waren und wo wir heute sind. Eine gigantische Verbesserung. Und daher dürfen wir mit unserer Arbeit zufrieden sein. Und daher glaube ich, dass wir auch in diesem schwierigen Umfeld unseren Beitrag leisten werden. Und daher werden es nicht nur neue Augen sein, sondern Augen voller Zuversicht und vor allem glückliche Augen. Augen der Freude. Mit diesen Worten endete das Interview mit Giorgio Frassinetti im Dezember letzten Jahres. Mehr Orte der Begegnung in Zeiten, in denen alles auseinandergeht, wünscht sich Andreas Meislinger. Beide haben eines gemeinsam. Sie glauben an eine bessere Zukunft. Und sie glauben an die Fähigkeit, aus der Geschichte lernen zu können. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für ein dunkles Kapitel europäischer Geschichte und aktiv daran zu arbeiten, dass es zu keiner Wiederholung der Geschichte kommt. Es tut gut, in Zeiten, in denen kaum jemand eine Zukunftsvision hat, in der Europa von Krisen gebeutelt wird, solch klare Worte zu hören. Beide betonen das Gemeinsame und sehen in Europa eine Zukunft. Noch ist es ein weiter Weg, bis die Projekte wirklich realisiert werden. Dennoch sind sie gegen die Strömung der Zeit gerichtet. Sie wollen nicht trennen, sondern zusammenführen. Mit diesem Optimismus geben sie nicht nur jenen Orten, die vom 20. Jahrhundert besonders geprägt wurden, die Möglichkeit, ein neues Image zu erhalten. Nein, sie schaffen es sogar, eine Vision für die Zukunft Europas zu geben. Genau diese Orte könnten es schaffen, mit Hilfe dieser Projekte Europa in eine positive Zukunft zu führen. Sowohl Predappio als auch Braunau sind Opfer des Zeitalters der Extreme und können so genau durch diese Projekte nicht nur sich selbst, sondern auch Europa eine Zukunftsvision geben. Eine Zukunft, in der das Gemeinsame und nicht das Trennende im Vordergrund steht. Radio Auslandsdienst. Quando si vedono le montagne che non c'è foschia, quando le vacanze iniziano e quando poi torno a casa mia, quando mi alzo e sento che ci sono, quando sprechi il naso contro il mio, quando mi respiri vicino, sento che per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto vivendo, grazie mille. Quando si giocano le coppe in tele il mercoledì, bello così, quando il cane mi vuol salutare, quando vedo i miei sorridere, quando ho l'entusiasmo di fare, sento che per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto Europa, das ist das Schlüsselwort beider Projekte für eine bessere Zukunft. Nach dieser informativen Sendung über zwei Orte mit einem schweren Erbe, Predappio und Braunau, bedanken wir uns fürs Zuhören. Am Ende möchten wir noch hinweisen, Radio Auslandsdienst gibt es auch auf Facebook, wir freuen uns über ein Gefällt mir. Auf der Website www.radio.auslandsdienst.at gibt es alle bisherigen Sendungen als Podcast zum Nachhören, ebenso danach aus dieser Sendung. Die nächste Sendung findet dann in 4 Wochen wieder statt. Wir freuen uns bereits auf die nächste Sendung, wünschen einen schönen Abend und zum Abschluss gibt es Musik und zwar einen ganz besonderen Song. Er trägt den Titel Insieme, heißt übersetzt zusammen und stammt von Toto Cotugno aus dem Jahre 1992, einem Jahr, in dem die Idee Europa noch eine viel größere Strahlkraft als heute hat. Dennoch machen genau jene beiden Projekte Mut. Mut für ein einzigartiges Projekt einzustehen und mehr Zusammenhalt zu erreichen. Insieme, gemeinsam, hier nun bei Radio Auslandsdienst. Ciao, arrivederci, bis zum nächsten Mal. Insieme, unite, unite, Europe. Io e te, sotto lo stesso sogno, insieme, unite, unite, Europe. people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst.